wie Gesetze im Bund beschlossen werden. Alle Bundesgesetze werden in Deutschland zuerst vom Bundestag beschlossen. In den meisten Fällen formulieren die Ministerien der Bundesregierung Vorschläge, sogenannte Gesetzentwürfe. Das können entweder komplett neue Gesetze oder auch Änderungsvorschläge für bereits geltende Gesetze sein. Diese Entwürfe legt die Regierung dem Bundesrat zur Stellungnahme vor. Der hat dafür 6 Wochen Zeit. Seine Anmerkungen werden anschließend von der Bundesregierung kommentiert. Danach gehen der Vorschlag der Regierung und die Stellungnahme des Bundesrates in den Bundestag. Das heißt, sie werden allen Abgeordneten als Diskussionsgrundlage zur Verfügung gestellt. Auf der Website des Dokumentations- und Informationssystems für Parlamentsmaterialien, DIP, einer Online-Plattform des Bundestages, kann man sich anschauen, welche sogenannten Drucksachen die ParlamentarierInnen gerade beraten. Bundestagsabgeordnete können Gesetzentwürfe auch direkt ins Parlament einbringen. Dazu benötigen sie lediglich die Zustimmung einer Fraktion, also einer politischen Gruppe im Parlament, oder von 5% der Abgeordnetenstimmen. In diesem Fall wird der Entwurf nicht zuerst dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet, was das Verfahren beschleunigt. Darum nutzt die Bundesregierung bei eiligen Entwürfen gerne diesen Weg. Sie lässt zwar ihre Ministerien einen Gesetzentwurf schreiben, bringt ihn aber nicht selbst in den Bundestag ein, sondern leitet ihn als Formulierungshilfe an ihre Abgeordneten im Bundestag, die den Text dann als ihren Gesetzentwurf einbringen. Nach einer wochen- bis monatelangen Diskussion im Plenum und in den Ausschüssen des Bundestages wird schließlich über die Gesetzesvorlage abgestimmt. Wenn eine Mehrheit erreicht wird, also mehr Anwesende mit Ja als mit Nein gestimmt haben, gilt der Gesetzesentwurf als vom Bundestag verabschiedet. Doch damit kann das Gesetz noch nicht in Kraft treten, denn nun kommt es in den Bundesrat. Ist Mehrheit wirklich Mehrheit? Welche verfassungsrechtlichen Regeln für die Behandlung eines Gesetzes im Bundesrat gelten, hängt davon ab, welchen Inhalt das vom Bundestag beschlossene Gesetz hat. Denn im Zusammenspiel von Bundestag und Bundesrat sind 2 Arten von Gesetzen zu unterscheiden: Zustimmungsgesetze und Einspruchsgesetze. Bei Einspruchsgesetzen kann der Bundesrat zwar mit der Mehrheit der Stimmen Einspruch erheben, dann muss der Bundestag noch einmal darüber beraten, er kann den Einspruch der Länder aber auch überstimmen. Letztlich gibt hier also allein die Mehrheit im Bundestag den Ausschlag, ob ein Gesetzentwurf auch zum Gesetz wird. Wesentlich mehr Einfluss hat die Länderkammer bei Zustimmungsgesetzen. Ganz egal, mit welcher Mehrheit der Bundestag einem Entwurf zustimmt, wenn nicht auch im Bundesrat eine Mehrheit zustimmt, kann das Gesetz nicht in Kraft treten. Eine enorme Macht. Knapp 40% aller Gesetzesentwürfe auf Bundesebene sind heute Zustimmungsgesetze. Zustimmungspflichtig sind nicht nur Gesetze, die das Grundgesetz ändern, sondern, grob gesprochen, auch alle Gesetze, die in die Rechte der Länder eingreifen, beispielsweise in deren Recht, ihre Verwaltung und Behörden zu organisieren. Ebenfalls zustimmungsbedürftig sind Gesetze, die beeinflussen, wie viel Steuern ein Bundesland einnimmt oder wie viel Geld es für den Bund ausgeben muss. Inhaltliche Änderungen kann der Bundesrat übrigens nicht mehr vornehmen. Er kann ein Zustimmungsgesetz nur insgesamt ablehnen oder gegen ein Einspruchsgesetz Einspruch erheben. Falls der Bundesrat Änderungen für erforderlich hält, bleibt ihm nur ein Stopp des Gesetzes insgesamt.